weißt es ja, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du erst, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es doch, ich kann nicht widerstehen. Du weißt es doch, ich kann nicht wieder.